an der schönen blauen Donau. Ein Radl-Reise-Berichtspodcast von Nele. Hallihallo, jetzt geht's bei mir weiter von Deggendorf nach Passau. Ich bin diesmal sehr früh los oder für meine Verhältnisse früh los, weil ein sehr, sehr heißer Tag angekündigt war. Früh hieß dann um 9 Uhr los, statt um 10 oder halb 11. Aber es war dann letztendlich gar nicht so heiß, weil recht bedeckt, sehr angenehm. Ja, an dem Tag musste ich leider oft Umleitungen fahren wegen Hochwasserschutz. Ich habe es ja schon erzählt, da ist einfach gerade ganz viel im Bau, was ja auch absolut Sinn macht und wirklich dringend notwendig ist. Aber dadurch halt immer mal wieder Umleitungen. Jedoch habe ich auch die wieder mal öfters ignoriert und habe gedacht, ich bleibe einfach straight an der Donau, was auch immer wieder gut ging. Nur zwischendrin habe ich dann gemerkt, oh, jetzt bin ich, glaube ich, doch vom ursprünglichen Weg abgekommen, was aber auch nicht schlimm war. Komoot hat mich dann wieder gerettet in den nächsten Ort und dann auch wieder an die Donau. War dann zwischendrin trotzdem noch mal komplett verfahren in einem Ort, wo auch nur Baustelle war und ich wirklich quer über eine Baustelle mit meinem Wahnsinnsgepäck über Bordsteinkanten und Betonfelder gehoppelt bin. Da durfte mich niemand sehen. Aber es war ja Sonntag, daher ging's. Ja, dann war ich schon irgendwann 10 Kilometer vor Passau und dachte, jetzt oder nie noch mal in die Donau springen. Das ging dann auch wunderbar. Und da ich, als ich anhielt, sah, dass ein älterer Mann, kann man schon sagen, im FKK-Baden gemacht hat, dachte ich, okay, ich auch FKK. Die, die mich kennen, wissen ja alle, ich bin absoluter FKK-Fan. Und jetzt gerade unterwegs ist es super, nicht irgendwie noch Bikini rauskramen, sondern einfach reinspringen, abtrocknen und abgekühlt weiterradeln. Das habe ich getan und habe es wieder sehr, sehr genossen, wollte wieder gar nicht raus. Und als ich dann draußen war und abgetrocknet und angezogen, kam dann auch tatsächlich, ich nenne ihn jetzt mal den FKK-Mann, kam kurz rüber und hat einen kleinen Smalltalk mit mir gehalten, auch wieder, wo ich hinradel und dass ich ja jetzt bestimmt lieber in der Donau baden wollte statt radeln. Und nett fand ich, er kam recht eindeutig aus einem ostdeutschen Bundesland. Und damit war mir dann auch klar, warum er eigentlich einfach so lässig FKK gemacht hat. Das liebe ich an den Ostdeutschen, dass sie die FKK-Kultur weiter leben. Genau, und dann musste ich schon noch ganz schön bis nach Passau reinradeln und an der Donau, an der Altstadt vorbei. Und zu meiner Unterkunft oder unserer Unterkunft musste ich dann nochmal durch einen Tunnel und über zwei Brücken. Das war dann wirklich sehr, sehr witzig noch, weil eben dann jetzt in Passau die Donau und der Inn und die Ilz zusammenfließen. Und ich musste also tatsächlich auch noch über die Ilz. Und dann kam mir ganz blöd der Song »Über drei Brücken musst du fahren«. Ja, letztendlich haben dann Roland und ich uns in einem sehr, sehr netten Holzhäuschen getroffen, so eine eher Privatunterkunft, obwohl ich die über Booking.com gebucht habe. Wohnt da ein älteres, sehr nettes Paar in einem wahnsinnstollen Holzhaus und trotzdem 10 Minuten, sage ich mal, von der Innenstadt entfernt, absolut im Grünen. Wir hatten ein schönes Zimmer, wir hatten eine tolle Terrasse und haben uns und einen wahnsinnsgroßen Garten haben sie, den haben wir dann gar nicht so genutzt, weil die da auch auf der Terrasse saßen, obwohl sie uns immer wieder zu eingeladen haben, dass wir auch dort sein dürfen. Ja, und ebenso an der Ilz im Endeffekt, kann man so sagen. Ja, Roland kam dann eben eine halbe Stunde nach mir angereist und die Wiedersehensfreude war wirklich sehr, sehr, sehr, sehr groß. Ganz schön, dass er jetzt mit mir radelt. Ja, werde jetzt ja bei den anderen Folgen dann noch von unserer gemeinsamen Reise erzählen. Jedenfalls riesengroße Wiedersehensfreude. Wir sind dann einfach noch ein bisschen in die Altstadt geradelt, um einfach mal so einen Überblick von Passau zu bekommen und haben Eiskaffee getrunken und an einem sehr, sehr netten Bier-Wein-Garten, muss man so sagen. Der war in so einem netten Hinterhof mit ganz schönem Wein, also wilden Wein. Und da haben wir ganz toll gegessen. Und ich habe gelernt, was es heißt, wenn man nach dem großen Bier noch ein halbes Bier oder ein kleines Bier will. Das nennen die da Schnitt. Ich schätze mal, die Bayern kennen es, das ist ein Schnitt. Genau. Das war Deggendorf, Passau. Am nächsten Tag haben wir uns einen Passautag vorgenommen und haben erstmal ein wunderbares Frühstück in dem besagten tollen Holzhäuschen in einem ganz stilvollen eigenen Raum oben im Obergeschoss zu uns genommen mit einem weiterhin Wahnsinnsblick ins Grüne. Also wir waren ganz angetan. Ja, das Paar ist auch sehr wohl musikalisch. Es stand ein Flügel, es hing ein Horn, es lagen Beethoven-Noten herum. Also genau das Richtige für mich und für uns. Wir fühlten uns, wie gesagt, sehr, sehr wohl. Ja, dann sind wir in die Altstadt und dann auch gleich mal Richtung Inn, beziehungsweise dann auch den Zusammenfluss von Inn und Donau bewundert, was wirklich sehr, sehr schön ist und sehr grün und naturbelassener. Ich kenne ja auch noch den Zusammenfluss Rhein und Mosel, also das deutsche Eck in Koblenz. Das ist sehr viel monumentaler und touristischer. Und mir gefiel jetzt das wirklich sehr, sehr gut Inn und Donau Zusammenfluss. Und man sieht sehr gut, der Inn ist wahnsinnig, hat noch eine viel stärkere Strömung und ist total braunes Wasser. Wir haben es so rekonstruiert, Roland und ich, dass der eben einfach noch viel krasser sozusagen aus den Alpen kommt. Die Donau weiß ich ja, Donau-Eschingen ist jetzt nicht so krass Alpen. Und daher, ja, sieht man das dann wirklich genauso, diesen Zusammenfluss ist richtig so eine Linie. Hat mich kurz auch an Kapstadt, Kap der guten Hoffnung erinnert. Christian, Bärbel werden wissen, was ich meine. Also da gibt es eben dann diese Linie Atlantik und Indischer Ozean, die auch verschiedene Wassertemperaturen haben. Genau, und der Inn scheint auch wirklich sehr viel oder ist auch sehr viel kälter. Dazu erzähle ich gleich auch noch was. Jedenfalls, ja, nicht vergleichbar mit dem Kap der guten Hoffnung, ganz klar, aber man sieht richtig diesen Zusammenfluss eben. Ja, dann vom Stephansdom werde ich am nächsten Tag noch erzählen, weil wir da noch in ein Orgelkonzert gehen. Das ist schon auch etwas Besonderes. Wir sind dann einfach ein bisschen rumgestrichen durch Altstadt eben und Fußgängerzone und waren dann am Nachmittag noch in der Ilz baden. Die ist tatsächlich zum Glück etwas wärmer und auch nicht so hat nicht so eine Strömung. Und haben da einen sehr, sehr schönen Badebereich gefunden, richtig mit Wiese, so ein bisschen halboffiziell, waren wir auch nicht die Einzigen, aber trotzdem, es ist generell übrigens nicht viel los, auch nicht in den Städten. Das genießen wir sehr, genieße ich sehr, genießen wir sehr, ist ja auch unter der Woche und wohl noch nicht so viel Ferien, daher echt überall viel Platz für uns. Ja, und in der Ilz war es dann sehr, sehr nett. Es war ein bisschen flach, aber wir haben uns dann echt einfach so ins Wasser gelegt und das sehr, sehr, sehr genossen. Ja, sind wir dann am Abend noch zur Feste Oberhaus gefahren. Die ist sozusagen hinter unserem Holzhäuschen rauf oder fast hinter unserem Holzhäuschen rauf, eine große Festung. Leider waren wir etwas spät, weil wir einfach nach dem Baden erstmal nach Hause wollten und umziehen, duschen und so weiter, sodass die nicht mehr auf war. Aber da oben gibt es ein wunderbares Restaurant mit dem Wahnsinnshammerblick auf Passau. Leider haben wir nicht die Geduld gehabt, auf einen Premium-Blickplatz zu warten. Wir hatten einfach Hunger und haben uns sozusagen in zweite, dritte Reihe gesetzt. Das war dann noch so ein bisschen ärgerlich, weil später wurden dann Plätze vorne frei. Wir wollten dann zu einem weiteren Absacker nach vorne rutschen, in die Premium-Reihe. Aber das wurde uns nicht genehmigt. Ja, denke auch wieder mal durch Corona, Platz wechseln mögen die jetzt gerade nicht so gerne. Wir haben es trotzdem genossen und sind dann noch später doch noch mal runter in die Altstadt und haben da unseren Absacker getrunken. Und hatten trotzdem einen wunderbaren Blick von da oben. Übrigens, wir konnten auch ohne Restaurant natürlich zur Aussicht gelangen. Der nächste Tag war dann schon wieder ein Radeltag. Besser gesagt für Roland der erste Radeltag. aber nicht so arg weit, eigentlich so ausgerechnet nur so 35 Kilometer bis Wesenufer. Fotos habe ich euch dazu geschickt auf den Podcast. Ja, somit hatten wir auch schon am Vortag entschieden, dass wir in ein kleines halbstündiges Orgelkonzert in den Stephansdom im Passauer Dom gehen möchten, weil wir den an dem Tag davor knapp verpasst hatten. Da ist nämlich jetzt täglich einfach von 12 bis 12:30 ein kleines Orgelkonzert. Und das hat uns dann sehr angemacht, hatten wir sehr Lust drauf und haben das dann beschlossen und sind dann mittags erst in dieses Orgelkonzert in dem grandiosen Passauer Dom. Dort steht die wohl weltgrößte Orgel der Welt. Oh, weltgrößte Orgel der Welt. Schnitt, Christian. Die weltgrößte Orgel der Welt. Also ich find's witzig. Das lasse ich drin. Im Passauer Dom ist die größte Orgel der Welt angeblich. Glaube ich mal so. Denn sie hat 5 Orgeln. Also ich konnte 3, konnte man sehen, die Hauptorgel und daneben 2 weitere Orgeln. Und vorne im Mittelschiff, beziehungsweise vor dem Chorraum, gab es nochmal 2 Orgeln. Die waren aber leider gerade in der Renovierung und nicht zu sehen. Und zu hören waren dann auch nur diese 3 Orgeln von hinten, aber das hat schon sehr, sehr gereicht für den Sound. Es war wirklich ein wunderbares Konzert vom Domorganisten Ludwig Ruckteschell, heißt er. Hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Eine Bach-Fantasie in G-Dur mit Variationen und noch was von Mendelssohn. Ich war sehr, sehr bewegt, muss ich sagen, weil ich einfach so lange keine Live-Musik mehr gehört habe und auch nicht in einer Kirche, wo ich ja bekanntlichermaßen sonst selber viel Konzerte singenderweise gebe. Auch ähnliche Musik wie Bach und Mendelssohn. Ja, und es hat mich unglaublich gerührt. Fast zu Tränen, aber es war wunderbar. Roland hat es auch sehr genossen. Ich finde es auch ganz klasse, dass er auch auf sowas Lust hat. Es war auch eher fast sein Vorschlag, dass wir da reingehen. Wir lernen uns ja auch immer noch kennen und es ist ja auch unser erster Urlaub zusammen. Daher spannend und aber wunderbar. Es fließt auch total gut zwischen uns beiden. Wir genießen es sehr miteinander. Wir haben sehr viel Spaß miteinander, lachen viel, bestaunen viel, machen uns viel Gedanken über das, dies und das, was jetzt woher kommt und so. Das ist eine wunderbare Mischung. Ja, dann sind wir wirklich endlich aufs Rad und los, leider dann erstmal ziemlich lang an der Straße entlang, aber schon auch an der Donau. Da war dann auch erstmal Roland enttäuscht, dass wir auf der Straße fahren. Aber so ist es nun mal. Man darf sich, wie gesagt, den Donauradweg nicht so vorstellen, dass der immer nur im schönen Grünen an der Donau verläuft. Das geht einfach nicht durchgängig. Entweder ist man mal neben der Straße, ganz teils, selten, aber doch auch auf der Straße oder eben einfach mal ab von der Donau durch Felder. So, jedenfalls konnten wir an der Donau entlang radeln, aber eben erstmal an der Straße. Dann kamen wir an ein sehr beeindruckendes großes Kraftwerk, an eine Staufstufe. Da haben wir dann Einkehr gemacht, weil es ja schon später Mittag war, am Haus am Strom. Das war sehr chillig, sehr alternativ, mit tollen Limonaden und allem. Also sehr schön. Ja, dann einfach weitergeradelt und zum Glück dann auch wirklich direkt an der Donau. Es wurde dann wirklich richtig, richtig wunderschön an der Donau. Sind dann wieder mal baden gegangen in der Donau. Jetzt fällt das Wort Donau oft, sorry. Und haben dann festgestellt, dass die Donau plötzlich sehr, sehr viel kälter ist als vor Passau. Zumindest ich hatte den Vergleich. Also richtig eisekalt. Und ja, unsere Erklärung ist tatsächlich, dass der Inn dran schuld ist, dass jetzt die Donau so kalt ist. Aber so richtig die letztendliche Erklärung haben wir noch nicht gefunden. Ja, mehr gibt es zu dem Tag eigentlich nicht zu erzählen. Wir sind in einer Pension angekommen und haben einfach den Tag in Wesenufer ausklingen lassen. Nun geht's weiter von dem sehr, sehr kleinen Ort Wesenufer an der Donau, wo wir auch unsere Pension wirklich direkt an der Donau hatten mit auch einem geilen Blick. Die Pension selber war leider ein bisschen schabbelig, aber ja, man muss Prioritäten setzen. Jedenfalls geht's jetzt weiter von Wesenufer nach Linz Uns hatte die Pensionsfrau noch den Tipp gegeben, wir sollen auf der rechten Donauseite radeln, und zwar die sehr berühmte Schlögener Schlinge rechtzeitig radeln. Das haben wir dann auch dankend angenommen und sind losgeradelt und haben sehr schnell festgestellt, dass wir da auch die ganze Zeit auf der Straße fahren, wo gar nicht mal so wenig Verkehr war, wir nicht nebeneinander fahren konnten und so weiter und auch einfach die Bäume, die Donau und die Schlögener Schlinge verdeckt hat. Und da haben wir uns dann kurz ein bisschen geärgert über den Tipp. Denn der größere Tipp im Bikeline ist, die Längsfähre zu nehmen. Ja, das haben wir dann gemacht. Wir hatten nämlich Glück, dass wir dann an einen kleinen Ort Au kamen, wo wir dann eine Querfähre nehmen konnten, eine kleine. Und dann sind wir zum sogenannten Donaubus noch ein Stück zurückgeradelt. Erstmal voll dran vorbei, egal, dann wieder zurück. Und die sozusagen die Haltestelle, die Fährstelle gefunden für die Längsfähre. Und das ist dann der sogenannte Donaubus. Der fuhr uns dann so eine Viertelstunde durch die Schlögener Schlinge, die wirklich wunderschön ist und sehr an die Weltenburger Enge erinnert. Ja, fast nochmal, nein, gar nicht gigantischer, also ähnlich, nicht ganz so felsig wie die Weltenburger Enge. Sehr viel grüner und noch höhere Berge, wenn man so will, Hügel. Also wirklich sehr schön, und ich finde, so ein Teil, der lohnt sich dann absolut zu Wasser zu machen, weil man dann einfach wirklich den direkten Blick hat in diese Schlögener Schlinge. Wir haben sie jetzt immer abgekürzt Schlö-Schli. Ja, dann nochmal weitergeradelt, dann nochmal eine Querfähre gefahren. Also an dem Tag sind wir viel auch Fähre gefahren. Das ist einfach dort so, nicht weil wir radelfaul waren, sondern weil es oft auch gar nicht anders geht oder einfach keine Brücke vorhanden ist und man aber auf die andere Seite muss, um den Radweg weiterzunehmen. Ich habe das sehr genossen. Ich bin ja genug schon geradelt. Ich glaube, für Roland war es manchmal ein bisschen zu wenig Radeln an dem, ja, zweiten Radeltag von ihm, aber Bastjo, wie der Österreicher und Bayer sagt. Dann haben wir uns nochmal abgekühlt in Aschau in der Donau, nicht nochmal an dem Tag das erste Mal, wurde es wirklich auch wieder sehr heiß mittags. Ja, da gab es dann eine sehr witzige Situation, aber wahrscheinlich findet ihr die überhaupt nicht witzig. Wir haben uns nämlich, irgendwie hat Roland erzählt, dass es in Wien und auch jetzt hier schon in der Linzer Gegend ganz viele Sachen mit Marillen gibt. Es gibt die Eismarillenknödel, und er hatte sich eben vom Bäcker Buchteln mit Marillenfüllung, Marillenmarmeladenfüllung geholt für die Mittagsfeschper. Und ich habe dann überlegt, naja, wahrscheinlich wird es hier halt viele Marillen geben, und wir werden ja bald jetzt auch durch die Wachau radeln. Und dann war meine Theorie, ja, wahrscheinlich wachsen viele Marillen in der Wachau. Und daraufhin sagte Roland sehr, sehr ernst, ja, deswegen gibt es ja den Spruch, geh doch zu den Marillen in die Wachau. Und wir haben einfach wahnsinnig gelacht. Ich weiß, ihr werdet das jetzt nicht witzig finden. Es war einfach Situationskomiker. Wir haben also schier, also wirklich am Boden gelegt, Bauchweh gehabt, alles. War sehr, sehr schön, war witzig. Das ist natürlich jetzt ein stehender Begriff. Geh doch zu den Marillen in die Wachau. Ja, dann ging es einfach noch weiter. Und dann wussten wir auch, dass bald Badeseen kommen, netterweise mal zur Abwechslung nicht Donau, sondern es gibt 4 Badeseen kurz vor Linz. Ganz schön. Man hatte fast gar keine, man wusste gar nicht, an welchen Badesee man sich jetzt legt oder in welchen man springt. Die sind wirklich so quasi fast in so einem Quadrat nebeneinander. Wir wissen gar nicht, warum die so sind. Es sieht schon aus wie Baggerseen. Klares Wasser, sehr schön und auch mal wärmer. Nicht so kalt wie die derzeitig kalte Donau. Das haben wir dann sehr genossen, sind da länger drin geschwommen, haben uns abgetrocknet, genossen. Ja, und sind dann das letzte Stück abgekühlt, leider an der Bundesstraße, das war ein bisschen heftig, sind wir dann aber nach Linz reingerauscht und haben unsere Unterkunft gesucht und gefunden, ein Hostel namens Mama Mu. Also die Eltern und Mamis und Papis von euch kennen vielleicht die Geschichten von Mama Mu oder die Bilderbücher. Ja, das war auch so ein Running Gag, weil Mama Mu sehr viele Mails geschickt hat und dann hieß es immer, Mama Mu hat sich wieder gemeldet. Letztendlich ist es so halb befriedigend, die Unterkunft. Das Zimmer ist sehr nett, sehr urig. Aber leider sind wir an einer sehr lauten Straße und das Zimmer selber ist sehr, sehr warm. Wir wissen auch überhaupt nicht, warum. Aber so ist es. Wir haben hier einen Ventilator und kriegen es schon irgendwie gebacken. Am Abend war dann natürlich das Spannende, wo können wir Deutschen in Österreich das Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn gucken? Haben dann an dem Marktplatz was gefunden, Marias Weinbar, beziehungsweise erst waren wir beim Konkurrenten nebenan, der hat aber das andere Spiel gezeigt, Portugal-Frankreich, also haben wir nochmal gewechselt zu Marias Weinbar und saßen an so einem netten Bartisch, alles wunderbar draußen. Ja, und es dauerte nicht lang, bis ich verstanden habe, dass um mich herum nicht die Österreicher nicht für Deutschland sind, sondern für Ungarn. Und ich muss gestehen, mich hat Roland gewarnt. Er sagte, oh, in Österreich ein Deutschlandspiel gucken, Public Viewing, keine so gute Idee. Aber jo, er ist natürlich auf meinen Wunsch eingegangen, dass wir Public Viewing sozusagen machen. Finde ich einfach immer eine nettere Stimmung, als immer nur im Hotelzimmer da zu gucken. Ja, und ich wurde an dem Abend eines Besseren belehrt. Ich bin da wirklich komplett naiv bis jetzt gewesen. Für mich war logisch, man ist für den Nachbarn und ich wäre auch immer für Österreich oder bin immer für meistens für Österreich oder für die Schweiz oder wie auch immer oder für kleine Länder. Und ich war wirklich an dem Abend sehr, sehr geschockt von Minute zu Minute, wie sehr, also es waren eigentlich alle, ja, Männer, es waren auch wirklich nur Männer, waren auch angetrunken, aber die haben Sachen rausgehauen gegen die Deutschen. Das möchte ich euch jetzt nicht alles erzählen. Es war für mich wirklich sehr schockierend. Also es ging wirklich bis hin zu Sprüchen wie, als dann, glaube ich, das 2-2 stand, hieß es ja, der Endziel ist nah und so. Also es war wirklich heftig. Ich wollte eigentlich nur noch flüchten und weg, aber natürlich will man ja auch das Spiel, das Ergebnis dann noch sehen. Ja, und beim 1-2, glaube ich, so rum, jedenfalls als Ungarn nochmal führte, wurde auch krass gejubelt und so weiter. Also es war wirklich, wirklich heftig. Also ich habe echt gelitten, Roland auch. Und mein Weltbild war zerstört, muss ich gestehen. Also wahrscheinlich wisst ihr das alle, aber ich wusste es einfach noch nicht, dass die Österreicher zumindest im Fußball so gegen uns sind. Halt die große Nation, ja, wirft auch wieder natürlich ein schlechtes Bild auf generell Fußballkultur ab. Ja, so schnell geht es dann, dass sowas kippt. Ich finde trotzdem, dass Fußball gucken und sportlich das angucken und natürlich sich auch mal ein bisschen necken Spaß macht. Aber das gestern Abend ging definitiv zu weit. Ich war immer kurz davor, rüber zu gehen und ihm zu sagen, woher ich komme. Aber das hätte alles natürlich nichts gebracht, außer vielleicht einer Massenschlägerei oder so. Also es war schon ziemlich krass. Naja, letztendlich, wie ihr wisst, haben wir ja dann so knapp also Deutschland und Ungarn 2-2 unentschieden gespielt und wir sind so knapp weiter. Mal schauen, wie es weitergeht. So ganz die große Zuversicht hat man ja gerade nicht und dann ist es so. Finde ich dann auch okay, wenn sie so spielen, sollen sie auch nicht Europameister oder Ähnliches werden. Aber trotzdem war das gestern, wie gesagt, ich war völlig geschockt. Wir sind heim oder ins Hotel und boah, ich glaube, ich werde bestimmt noch schlecht irgendwann von träumen. Ja, das war dann der erste Linzer Abend. Der zweite folgt zugleich. Heute sind wir nun einen ganzen Tag in Linz. Wir haben immer beschlossen, so die größeren Städte, dass wir da mal einen Stopp machen, Kultur ein bisschen genießen. Außer die österreichische Fußballkultur. Ich werde nie mehr Public Viewing machen bei einem deutschen Spiel in Österreich. Das habe ich jetzt gelernt, auch in Wien beim nächsten Spiel werden wir ganz normal in unserer Ferienwohnung dann Fußball gucken. Ja, aber die andere Kultur Linz wollen wir natürlich auch noch kennenlernen. Ist ein nettes Städtchen oder beziehungsweise gar nicht so klein. Wir haben gegoogelt, irgendwie 230.000 Einwohner, schon auch drumherum Industrie, aber die Innenstadt ist ganz nett. Wir sind einfach erstmal ein bisschen durch die Gässchen und letztendlich hat uns dann vor allem die Bergbahn, die Pöstlbergbahn interessiert. Die haben wir erst nicht gefunden, weil wir nicht wussten, wo ist der Berg, wo ist die Bahn. Aber die fährt letztendlich inzwischen vom Hauptplatz wie eigentlich eine normale Straßenbahn. Die ist nur so ein bisschen älter, auf älter gemacht, wie auch immer. Fährt da wirklich einen Berg über die Brücke erst von der Donau und dann den Berg rauf, einen sehr steilen, also recht beeindruckend. Ja, und da hat man dann einfach einen wunderbaren Blick auf Linz. Den haben wir dann in einem Biergarten da oben sehr genossen. Mir war ein bisschen schlecht von der Fahrt, warum auch immer, obwohl es ja Straßenbahn war. Also hat die Cola geholfen und wir hatten einfach einen wunderbaren Ausblick. Ihr seht mich da dann auch im Vordergrund und dahinter eben Linz von oben. Ja, sehr viel mehr. Wir haben einfach nur so ein bisschen Linz, ja, so reingeschnuppert. Und dann werden wir jetzt nachher noch in den Dom auch gehen. Hier gibt es natürlich auch einen Dom. Und einfach ein bisschen so Linz genießen. Doch, wir waren noch auf dem Schlossberg, im Schlossgarten letztendlich und am Schloss. Und da gibt es gerade eine große Open-Air-Bühne. Am liebsten wären wir da heute Abend auch in einem, ja, so Musical-Operette gegangen, aber letztendlich klang das dann nicht wirklich so interessant, dass wir gesagt haben, das ist es uns wert. Am liebsten würden wir eigentlich in ein paar Tagen am 6. Juli in ein Open-Air-Konzert mit Markus Poschner, das ist der Sohn von einem alten Chorleiter, von dem Chorleiter, in dem ich mit meiner Chorkarriere in Anführungszeichen begonnen habe. Dem Peter Paul Poschner, jedenfalls der Sohn, ist der Markus Poschner und der leitet wohl ziemlich erfolgreich das Linzer Sinfonieorchester. Und da gibt es jetzt bald ein Konzert. Leider können wir das nicht hören, weil wir dann schon wieder weiter sind. Ja, und ganz vergessen, oben, als wir dann im Biergarten saßen, hatte ich irgendwie mal wieder ein bisschen Orga im Kopf und ich muss ja weiterhin entscheiden, ob ich von Wien weiterkomme nach Budapest. Ihr wisst, das ist mein großes Ziel eigentlich. Aber letztendlich hatte ich das jetzt eigentlich die letzte Woche schon ziemlich abgehakt, weil einfach immer im Auswärtigen Amt, auf dem Auswärtigen Amt stand, dass Ungarn für Touristen geschlossen ist, man wirklich überhaupt nicht reinkommt. Und ich hatte schon andere Pläne, aber ich habe dann Roland gebeten, ob er noch mal googeln kann, bevor ich jetzt irgendwie auch noch mal eine Passau-Unterkunft klar mache. Ich wäre dann mit Roland zurückgefahren nach Passau mit dem Zug und dann anders irgendwie am Inn weiter. Aber man höre und staune, seit gestern scheinbar ist einfach unbeschränkter Einreiseverkehr möglich, auch für Touristen aus allen Schengen-Ländern, EU-Ländern. Ja. Da war ich dann erstmal ein bisschen überfordert mit der Info. Also natürlich auch absolute Freude, aber jetzt auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Immerhin fahre ich dann ja auch durch die Slowakei kurz und dann etwas länger durch Ungarn. Habe nochmal gecheckt, oh Gott, habe ich Auslandskrankenversicherung und alles irgendwie. Aber letztendlich natürlich wunderbar, weil das wirklich mein Ziel ist, Budapest, ihr wisst, Finn und so weiter. Und wirklich auch einfach eine tolle Stadt, die ich aber eben nur so im Betäubungszustand wahrgenommen hatte nach Finns Tod. Und ja, jetzt kann ich tatsächlich wohl dahin reisen und geimpft, nichts mehr mit Testen und gar nichts. Ich darf einfach da reinradeln. Und war dann so überfordert, dass ich erst mal heulen musste und auch einfach gerührt. Und klar, Finn kam dann auch hoch, doch ein bisschen auch ein Stück weit auch Respekt vor diesem Ziel. Aber jetzt setze ich das so und es ist einfach nur logisch und wunderbar, dass ich weiter an der Donau fahren kann. Und wie es dann nach Budapest weitergeht, werde ich sehen. Ich werde mir mal die Strecke Budapest-Belgrad auch noch durchlesen. Soll dann einfach immer nicht mehr schön sein und auch nicht mehr so gut beschildert. Das entscheide ich dann. Oder ich dachte, ich gehe vielleicht nach Budapest dann an den Balaton. Da soll es auch echt eine schöne Seite geben, sagte Roland. Und einfach dann mal ein paar Tage chillen, Wasser, quasi statt Meer. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr, ist immer mein Motto. Also da lasse ich mich weiter treiben. Aber jedenfalls neue Info, ich kann nach Budapest radeln. Und das ist ja auch nur eine Woche von Wien entfernt, radelnderweise. Also wunderbar. Aber muss ich noch ein bisschen verdauen, die neue Info, weil ich es einfach schon für mich innerlich abgehakt hatte. Juhu! Jetzt für heute Schluss.